Die britische Sonnenpolitik-Studiengesellschaft veröffentlichte am 15. Juli auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag über den schmackvollen Administrationsvertrag zwischen den USA und Südkorea. Man schrieb, der Administrationsvertrag zwischen den USA und Südkorea, der am 9. Juli 1966 unterzeichnet wurde, ist eine beispiellos landesverräterische Akte, die es klar zeigt, dass Südkorea die erste Kolonie der USA ist und ein mittelalterlicher Sklavenvertrag, der den Yankees unbeschränkte Willkür, Gewaltanwendung, Mord und Raub legitimiert hat.